Das verstehen sie nie. Von Kobito featuring Refpolk, Zuki und Pyro One. Bei uns geht es jetzt weiter mit den regionalen News. Und da sind sie auch schon. Am 24. Januar protestierten mehr als 7000 Menschen gegen den sogenannten Akademikerball, welcher jährlich von der rechtspopulistischen FPÖ in der Wiener Hofburg ausgetragen wird und ein überregionales Treffen unter anderem für Burschenschaften ist. In dem Versuch, diesen zu verhindern, wurden mehrere Zufahrtsstraßen blockiert. Die Polizei konstruierte rund um die Hofburg eine spezielle Zone, ähnlich wie die Gefahrengebiete in Hamburg vor wenigen Wochen. Journalisten durften sich innerhalb dieser Zone nur in polizeilicher Begleitung für bis zu 45 Minuten aufhalten. Für die Proteste wurde außerdem ein Vermummungsgebot ausgesprochen. Es kam, wie es kommen musste. Polizeikräfte versuchten, Straßenblockaden zu verhindern. Es kam zu Auseinandersetzungen, mehrere Scheiben von Nobelläden und einer Polizeiwache gingen zu Bruch. Auch einige Polizeiautos wurden beschädigt. Am Ende des Tages wurden mehrere Menschen durch die polizeilichen Angriffe verletzt und etwa 30 Personen in Gewahrsam genommen. Mehr dazu hört ihr gleich noch in den Antifa-News von Radio Korax. Am 8. Februar protestierten zwischen 700 und 2000 Menschen gegen den Burschenbundball in Linz. Die Demo verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. Nach dem Referendum in der Schweiz am 9. Februar, in welchem sich etwas mehr als 50% bei einer Wahlbeteiligung von 56% für eine Einschränkung der Zuwanderung aussprachen, gingen am selben Tag in mehreren Städten wie Zürich, Luzern und Bern tausende Menschen auf die Straßen, um sich von Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus zu distanzieren. Am 9. Februar protestierten tausende Menschen auf den Straßen von Paris gegen Rassismus und faschistische Gruppen. Des Weiteren wurden in diesem Zusammenhang an Clément Marie, ein Antifaschist, welcher mit 18 Jahren im Juni 2013 von Neonazis ermordet wurde, gedacht. Einen Tag zuvor protestierten etwa 700 Menschen gegen ein Treffen der rechtsradikalen Front National in Rennes. Dabei kam es zu Straßenschlachten mit der Polizei. Einige Fenster gingen zu Bruch und ein Auto ging in Flammen auf. Vier Menschen wurden verhaftet. Das Treffen der Front National konnte jedoch nicht verhindert werden. Eine Gruppe von etwa 20 Neonazis überfiel am 8. Februar eine Kirmesgesellschaft im thüringischen Ballstedt, wobei 9 Menschen verletzt wurden. 2 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine Woche nach dem Überfall wurden 4 Verdächtige festgenommen. Das waren bisherige Demonstrationen, eine, die bald folgt, nämlich jetzt am Samstag ist eine Antifa-Demonstration im Dauftetal. Unter dem Motto Rassismus tötet gegen rechte Gewalt. An dieser Stelle verlesen wir deren Aufruf. Im beschaulichen Städtchen Dautphetal bei Marburg wurde am 18. Februar 2008 ein Haus von Neonazis angezündet. Bereits nachmittags, Stunden vor der eigentlichen Tat, schmierten die unbekannten Täter das Wort Hass, die SS-Buchstaben im Stil von Siegrunen, mit Sprühfarbe an die Tür der betroffenen Familie mit türkischem Hintergrund. Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte Schlimmeres verhindert werden können, hätte die herbeigerufene Polizei den extrem rechten Farbanschlag ernst genommen. Aber das Gegenteil war der Fall. Sie tat, was sie immer tut: beschwichtigen, beruhigen und letztendlich ignorieren. Stunden später stand der Holzanbau des Einfamilienhauses in Flammen. Die BewohnerInnen konnten noch 2 Männer beobachten, die davonrannten und Nazi-Parolen riefen. Der Brand wurde glücklicherweise schnell gelöscht. Niemand musste den Anschlag mit seinem Leben oder körperlicher Versehrtheit bezahlen. Eine Woche später ließ die Polizei Marburg-Biedenkopf verlauten, es gäbe keine Verdachtsmomente, die Ermittlungen gegen die unbekannten Nazis verliefen im Sande. Weitere Wochen nach der Tat erhielt die Familie, deren Haus angezündet wurde, einen Brief mit Zeitungsausschnitten des Brandanschlages und 3 beiliegende Streichhölzer. Der Fall reiht sich in Hessen ein. Ebenfalls 2008 schlug im Schwalm-Eder-Kreis ein Neonazi ein 14-jähriges Mädchen beim nächtlichen Überfall auf ein Zeltlager mit einem Klappspaten in die Intensivstation. 2008 wurde eine vermeintlich Linke im nahen Gosfelden brutal zusammengeschlagen. 2010 verübten... Entschuldigung, ein kleines Handy hier im Studio. 2010 verübten Neonazis in Wetzlar einen Brandanschlag mit Molotow-Cocktail auf das Haus eines Nazi-Gegners. Seit 2012 ist im nahen Lumnatal eine Nazi-Clique aktiv. Zuletzt gingen sie mit Elektroschockern und Zaunlatten auf Passanten los. Mit dem jüngsten Angriff auf eine asylsuchende Unterkunft im Woratal wird die Kontinuität rassistischer Übergriffe offensichtlich. In der Nacht zum 12. Januar, Reducation berichtete, verwüsteten 4 Männer aus Wora und Kirchhain das Haus, zerstörten Fenster und Türen und Rollläden, bedrohten und beschimpften die BewohnerInnen. Obwohl die Randale über eine halbe Stunde dauerte, traf die Polizei trotz unmittelbar nach Beginn des Angriffes abgesetzten Notrufes erst wesentlich später ein. Später streitet sie den rassistischen Charakter des Übergriffs ab. Fakt ist, Nazis morden. Und das nicht erst seit dem nationalsozialistischen Untergrund NSU. Seit 1990 wurden 180 Menschen von Nazis in der BRD ermordet. Ob sie Leute zusammenschlagen, aus der S-Bahn werfen, erstechen, entführen oder eben ihr Haus anzünden, bleibt in der Begründung gleich. Der Grundpfeiler der Ideologie der Nazis ist die Einteilung von Menschen nach rassistischen und chauvinistischen Kategorien. Die Folge hiervon ist unweigerlich die Diskriminierung und letztendlich die Vernichtung der durch dieses Gedankengut als minderwertig angesehenen Menschen. Jedoch bleibt die Frage nach den Ursachen rechter Gewalt in der Diskussion um Rechtsterrorismus und Stiefelnazis meist außen vor. Nazis entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern finden eine Gesellschaft vor, die eine solche Ideologie erst ermöglicht. Das Zeigen auf den vermeintlich glatzköpfigen rechten Rand verkennt allerdings die tiefe Verankerung menschenverachtender Ideologien wie Rassismus, Sexismus, Antiziganismus und Antisemitismus sowie weitere Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung in der Gesamtgesellschaft. Die rassistischen Proteste gegen Asylsuchendenunterkünfte, die Stigmatisierung von Roma und Romni, die deutsche Abschiebepraxis oder die Thesen Thilo Sarrazins sind keine Kinder extrem rechter Ideologien, sondern die der bürgerlichen Mitte. In der Großstadt, auf dem Dorf, im Osten wie im Westen gilt, MigrantInnen erfahren Rassismus in erster Linie nicht durch Nazis, sondern von den NachbarInnen, von der Chefin oder den Kollegen, sowie auf der Ausländerbehörde. Brandanschläge wie jener von 2008 in Dauftetal sind dabei die Spitze eines bekämpfenswerten Eisberges. Rechter Gewalt muss entgegengetreten werden, mit allen Mitteln. Ob dafür die örtliche Nazi-Clique bekämpft, alltäglicher Rassismus in Deutschland thematisiert oder dem rechten Nachbarn wieder Wort gegeben wird. Vor allem eines darf man nicht, rechte Gewalt und deren Opfer vergessen. Am 22. Februar soll mit einer Demonstration durch Dautphetal das Bewusstsein dafür wachgehalten werden, dass Neonazi-Gewalt und Rassismus alltäglich sind, auch in Marburg-Biedenkopf. Für das Ende des alltäglichen Nazi-Terrors, gegen die rassistischen Zustände, ob Ausländerbehörde oder Nazi-Clique. Für einen konsequenten Antifaschismus, der alle Teile der Gesellschaft in die Kritik einbezieht. Der antifaschistische Selbstschutz muss organisiert werden. Für eine gemeinsame Zugang muss organisiert werden. Entschuldigung. Das war jetzt ganz schön viel Text. Wer mehr dazu lesen möchte, sei auf den Blog dautphetal.blogsport.de hingewiesen. Dautphetal schreibt sich Dautphetal. Und damit ihr, wenn ihr aus Marburg oder Gießen kommt, nicht alleine in die Provinz fahren müsst, gibt es auch gemeinsame Zugtreffpunkte. Der ist in Marburg bereits um 14.15 Uhr am Gleis 8 und in Gießen um 13.45 Uhr. In Friedensdorf soll es dann um 15 Uhr losgehen. Wir machen, würde ich sagen, erstmal weiter Musik. Mit Musik nach dem vielen Text. Und zwar mit. Ja, Feine Sahne Fischfilet in dem Zusammenhang für den Verfassungsschutz. Einfach. Das passt immer gut, ja.